Wir müssen anerkennen, dass die Geschehnisse während der Kolonialzeit, die in den Kapiteln 10 und 11 geschildert wurden, in Umwelt, Wirtschaft und Politik zu einer Reihe von Ungerechtigkeiten geführt haben, durch die den heutigen Bewohnern der Tropen die Hände gebunden sind. Auf einer ganz grundlegenden Ebene haben 5 Jahrhunderte mit ökologischer Zerstörung und Landnutzung durch europäisch-amerikanische Mächte dazu geführt, dass die Lebensgemeinschaften in den Tropen heute durch den Klimawandel und andere ökologische Bedrohungen stärker gefährdet sind als viele andere. Auf Inseln wie Haiti, São Tomé und Príncipe, Madeira, Mauritius, Madagaskar und den Kanarischen Inseln ist die Selbstversorgung mit Grundnahrungsmitteln angesichts verheerender Bodenerosion, zurückgehender Nährstoffversorgung und invasiver biologischer Arten gefährdet. Die Schwierigkeiten lassen sich unmittelbar auf profitgetriebene, von den Kolonialmächten initiierte Plantagenlandwirtschaft zurückführen. Ähnlich verhält es sich mit der Entwaldung im Hochland und an den Küsten der Philippinen, wo erodierende Abhänge zurückgeblieben sind und eine Gefährdung durch plötzliche Überschwemmungen besteht. Sie ist die Folge jahrhundertelanger Holzgewinnung, zuerst durch die Spanier und später durch die imperialistischen Regierungen Amerikas und Japans. Auch in der Tierwelt hinterließ die koloniale Nachfrage in bestimmten Regionen dauerhafte Spuren. In Sri Lanka beispielsweise führte die Jagd durch britische Kolonialherren in den Horton Plains Highlands dazu, dass in den Gebirgsregionen der Insel heute keine einheimischen Tiere mehr leben und so auch ihre zentrale Aufgabe, Samen zu verteilen und den Wald am übermäßigen Wuchern zu hindern, nicht erfüllen können. Im 19. Jahrhundert berichtete ein britischer Jäger, er allein habe 6000 Elefanten getötet. Und schließlich sind die gewaltigen Mengen fossiler Brennstoffe, die im Namen der Industrialisierung verfeuert wurden und die bis heute vorwiegend der europäisch-amerikanischen Welt genutzt haben, die Hauptursache für den derzeitigen Zustand der Polkappen und der globalen Klimasysteme, was zu einem beängstigenden Anstieg des Meeresspiegels und extremen Wirbelstürmen führt, die die Inseln im Pazifik, dem Indischen Ozean und der Karibik heimsuchen. Da ein beträchtlicher Teil des Kapitals für diese Entwicklungen in vielen Fällen aus dem Handel mit Menschenleben, billigen Arbeitskräften und der Rohstoffgewinnung stammte, die häufig aus denselben tropischen Landschaften kamen, sollten uns die Klimaungerechtigkeit und die derzeitige Notlage dieser vor dem Ertrinken stehenden Nationen vielleicht mehr zu denken geben, als es oftmals der Fall ist. Auch über die eigentlichen tropischen Landschaften hinaus hat die lange koloniale Vergangenheit höchst unterschiedliche sozioökonomische Bedingungen geschaffen und bestimmt somit darüber, wie flexibel lokale Gemeinschaften heute angesichts von Bedrohungen handeln können. Dazu gehörte in vielen Regionen die Unterdrückung traditionellen Wissens der indigenen Bevölkerung durch Mord, Krankheit und Umsiedlung. Eine weitere Ursache war aber auch ein grundlegendes Wohlstandsungleichgewicht, das zwangsläufig vor Ort die Prioritäten prägen musste. Viele Nationen im tropischen Afrika beherbergen heute die am schnellsten wachsende und gleichzeitig ärmste Bevölkerung der Welt. In Madagaskar zum Beispiel leben mehr als 92% der Einwohner von weniger als 2 US-Dollar pro Tag. Im Jahr 2003 verkündete die Regierung Pläne für Schutzgebiete. Deren Fortschritt wurde aber durch den Zusammenbruch der Sicherheitsbehörden und politischen Krisen behindert. Und damit waren der illegalen Holz- und Rohstoffgewinnung ebenso Tür und Tor geöffnet wie der Jagd auf Buschfleisch und der Brandrodung durch verzweifelte Einwohner, die in einer immer trockener werdenden Landschaft überleben wollten.